Meine Argumente haben viele nur gelacht. Der Lehrer hat mir seine Lügen aufgedrückt, mich vor der ganzen Klasse ins schlechte Licht gerückt. Mir wurden extra Stunden in Geschichte gegeben, eine schlechte Zensur für mein Dazwischenreden. Vielen Dank dafür, denn das hat mich gelehrt. In dieser Demokratie läuft etwas ganz verkehrt. Wenn du Pinocchio wärst, dann wäre eins klar: deine Nase würde wachsen bis nach Afrika. Eine lange Nase wäre dein Lohn, denn dein Holzkopf, den hast du ja schon. Wenn du Pinocchio wärst, dann wäre eins klar: deine Nase würde wachsen bis nach Afrika. Und du bräuchtest keine Hose, weißt du, was ich meine? Denn Lügen haben verdammt kurze Beine. Ich bin der Dümmste in Geschichte, sagtest du vor der Klasse. Doch ich sage, was ich denke und schwimme gegen die Masse. Denn ich lese andere Bücher und auch Zeitzeugenberichte, und ich glaube sie dir nicht, deine Tätervolkgeschichte. Wenn du Pinocchio wärst, dann wäre eins klar: deine Nase würde wachsen bis nach Afrika. Eine lange Nase wäre dein Lohn, denn einen Holzkopf, den hast du ja schon. Wenn du Pinocchio wärst, dann wäre eins klar: deine Nase würde wachsen bis nach Afrika. Und du bräuchtest keine Hose, weißt du, was ich meine? Denn Lügen haben verdammt kurze Beine. Wenn du Pinocchio wärst, dann wäre eins klar: deine Nase würde wachsen bis nach Afrika. Und du bräuchtest keine Hose, weißt du, was ich meine? Denn Lügen haben verdammt kurze Beine.